SWR 2 Hörspiel. Und du kommst bestimmt am Mittwoch nach. Ja. Clementine freut sich schon so. Ja. Und du weißt, wie schön es jetzt im Elsass ist im Juli. Ja, Frau Maigret. Und kauf dir endlich einen neuen Hut. Einsteigen, bitte. Attention. An dem Alten fällt bald die Krempe ab. Deine Verbrecher werden noch zusammenlegen und dir einen neuen schenken. Attention, s'il vous plaît. Ja, Frau Maigret. Also, Mittwoch. Wir kommen an den Zug. Ja. Ja. Und stell den Eisschrank ab, ehe du wegfährst. Lass die Tür offen. Vom Balkon? Vom Eisschrank, Maigret. Wo hast du deine Gedanken? Also. Mittwoch. Ein Bier aus dem Eisschrank. Ja, selbstverständlich. Bitte sehr. Ganz schön warm heute. Ja, gestern auch. Eben, richtiger Sommer. Paris wird schon leer anmelden. Gutes Wetter für Bahnhofskneipen. Noch ein Bier? Jetzt nicht. Merci, Monsieur. Gnadengesuch des Bandführers von Belleville abgelehnt. Die Hinrichtung von den Noirs auf morgen festgesetzt. Hey, komm mal her, Junge. Merci, Monsieur. Der Bandenführer den Noirs wird morgen abgelehnt. Taxi! Zum Santé-Gefängnis. Auch ein Ferienziel. Zum Haupttor. Wie geht's, Lenoir? Sie, Maigret? Verstehe. Was? Geben Sie sich keine Mühe, ich weiß, was Sie mir bringen. Das Gnadengesuch ist also verworfen. Ich habe mir keine falschen Hoffnungen gemacht. Und nun? Morgen? Ich fahre Mittwoch in die Ferien. Nett von Ihnen, Herr Kommissar. Ich habe die Partie verloren. Immerhin, wenn wenigstens die anderen, die es verdienten, mit dabei wären. Es fehlt mir natürlich nicht, einen noch am letzten Tag einen zu verpfeifen, aber... Rauchen Sie auch? Danke. Sie kennen natürlich nicht die Groschenschenke. Aber wenn Sie sich je dorthin verirren sollten, so denken Sie daran, dass einer von den Stammgästen morgen mit mir aufs Gerüst klettern könnte. Aber Sie kriegen ihn nicht. Selbst wenn Sie hören, wie die Sache war. Eine Jugenderinnerung. Aber damit fing eben alles an. Darum sehe ich so deutlich vor mir. Ich war 16. 16 Jahre alt. Wir waren unserer zwei. Unzertrennlich waren wir, Victor und ich. Der wird, wenn er noch lebt, in einer Heilstätte sein. Er spuckte damals schon Blut. Eines Nachts, so gegen 3 Uhr morgens, da gingen wir durch die... Namen der Straße behalte ich lieber für mich. Also, wir gingen durch eine Straße. Plötzlich wurde eine Haustür geöffnet, vor der ein Auto hielt. So ein alter Klapperkasten mit einem Reserverad hinten drauf. Also die Tür ging auf und es zeigte sich einer, der einen anderen vor sich herschob. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Stellen Sie sich vor, jemand hätte eine Gliederpuppe im Arm, die er behandelt, als wäre sie sein Kumpan. Er setzte sie ins Auto, sich selbst ans Steuer. Wir warfen uns einen Blick zu und schon saßen wir hinten drauf. So fuhren wir von einer Straße in die andere. Der Kamerad am Steuer schien sein Ziel nicht finden zu können. Schließlich machte er Halt. Wissen Sie wo? Am Kanal Saint-Martin. Dann riss er die Tür auf und knallte sie wieder zu und schon war es geschehen. Ein toter Mäher in der Brühe, weg war er. Wir zwei hielten uns im Schatten. Dann wieder rauf auf das Auto. Wollten uns doch die Adresse des Gentlemans sichern. 2 Jahre haben wir ihn blechen lassen, Victor und ich. Wir waren Anfänger und schröpften ihn nur sachte. Nur immer 100er. Eines Tages war er verblüht, weg, auf Nimmerwiedersehen. Erst jetzt, vor 3 Monaten, habe ich ihn zufällig wiedergefunden. Eben in der Groschenschenke. Er hat mich natürlich nicht erkannt. Und ehe ich mich noch um ihn kümmern konnte, da haben Sie mich ja... Haben Sie noch eine Zigarette, Herr Kommissar? Hier, nimm den Rest, Lenoir. Ich rauche meine Pfeife. Dein Verteidiger. Ich muss sowieso gehen. Ich sage nicht auf Wiedersehen, Kommissar. Und übrigens, nichts für ungut, dass ich Sie um ein Haar über den Haufen geschossen hätte, als Sie mich obnahmen. Und bemühen Sie sich nicht. Der Mann, von dem ich sprach, ist nämlich ebenso schlau wie Sie. Also nicht auf Wiedersehen. Und ob und nein der Henker holt oder der Typhus wie Victor, wo ist schon der Unterschied? Inspektor Lucas. Lucas Maigret, mit meinem Urlaub wird vorerst nichts. Nein, nein, ich schreib's meiner Frau schon selber. Lucas, kennen Sie eine Groschenschenke? Ob an der Marne oder an der Seine, weiß ich auch nicht. Frag mal die anderen, die da sind. Niemand? Niemand da oder weiß niemand? Niemand weiß. Lucas, was für den Feierabend. Sieh mal die Kriminalakten von vor 8 Jahren durch. Nein, genau 8 Jahre zurück. Wie alt ist Lenoir? Siehst du, 24. Damals war er 16. Also. Was? Nichts, sieh nach. Besonders, ob du auf eine Leiche im Kanal Saint-Martin triffst. Ja, gute Nacht. Ach, Lucas, hast du einen Eisschrank? Dann lass die Tür nicht auf, wenn du nicht wegfährst. Gute Nacht. In der Scheckfälscher-Affäre nichts Neues, Chef. Nur der Untersuchungsrichter wird nervöser. Ja, und die Akten von vor 8 Jahren habe ich studiert. Nichts Ungewöhnliches in dem Jahr. Sie waren sogar auf Urlaub. Im Kanal Saint-Martin wurden 7 Leichen gefunden. Welche suchen Sie, Chef? Weiß ich noch nicht. Ich gehe jetzt erst mal einen Hut kaufen. Ja, was soll ich machen? Hat mir meine Frau gestern noch befohlen. Haben Sie ihr schon geschrieben, Chef? Das mache ich nachher. Nur weil, da ist schon ein Telegramm. Wo? Erwarten dich bestimmt Mittwoch. Küsse. Komm mit. Wohin? Hut kaufen. Und 20 zurück. Merci, Monsieur. Au revoir. Bitte, Monsieur, wenn Sie sich hier vor dem Spiegel überzeugen wollen. Er könnte gar nicht besser sitzen. Oh, pardon. Nein, nein, bitte nach Ihnen. Danke vielmals. Entschuldigen Sie meine Aufmachung, ein wenig lächerlich, Sportanzug mit Zylinder. Aber haben Sie, Fräulein, bitte schön, vielleicht noch ein älteres, höheres Modell? Ich brauche es nämlich muss ich mal dann für haben. Einen bestimmten Jux, den wir machen wollen. Na, schauen Sie halt am Lager nach, Josephine. Bei den Remittenten. Wissen Sie, so eine Bauernhochzeit mit Braut, Schwiegermutter, Brautjungfern und allem, was dazugehört, draußen in der Groschenschenke. Und da spiele ich den Gemeindevorsteher und brauche den entsprechenden Kopfputz. Sicher haben wir noch am Lager etwas. Dranbleiben, Lucas. Verstanden, Chef. Ja, also eine Nummer größer wäre mir doch lieber. Wie Sie meinen, Monsieur. Da haben wir Sie allerdings nur mit einer flachen Krempe. Ja. Sehen Sie, mein Fräulein, das Unikum ist mir gerade recht. Sehr gut. Was zahle ich? 48,50, Monsieur. Sollen wir nicht schicken? Danke, danke. Ich nehme ihn gleich so. Au revoir. Au revoir, Monsieur. Merci, Monsieur. Au revoir. Oh, pardon. Oh, pardon, Monsieur. Au revoir, Mademoiselle. Excusez-moi. Mein Freund ist ein bisschen eilig. Ja, also den nehme ich. Ich weiß nicht, ich finde alle neuen Hüte scheußlich. Wollen Sie denn wirklich noch im Büro bleiben zum heiligen Sonnabend und bei der Hitze? Zentrale. Maigret, ich bleibe im Büro, erwarte Anruf von Inspektor Lucas, wahrscheinlich von außerhalb. Bitte gleich durchstellen. Na, verstehe schon. So eine leere Wohnung, wenn die Frau in Urlaub ist, dann ist das Büro gemütlicher. Ruf die Brasserie Dauphine an, Jean, red nicht so viel. Jawohl, Chef. 2 Flaschen vors Erste? 3 und ein paar belegte Brote. Die haben prima Landschenken jetzt da drüben. Ich werde sagen, dass es für Sie ist. Herr Inspektor, ja? Ihre Anmeldung Paris, dort in der Zelle. Alles gut, danke. Hallo, Chef. Hier, Lucas. Ich spreche aus Monsant. Ich habe die Groschenschenke. Direkt an der Seine, zwischen hier und Saint-Paul. Ein Häuschen mit nur 2 Räumen und ein Weinausschank im Schuppen, nach dem Garten zu offen. Tische, Bänke, ein Schanktisch, ein elektrisches Klavier, Lampions. Ja, ist ein toller Betrieb hier. Lauter Maskierte für die Bauernhochzeit. Unser Zylindermann hat hier eine Villa mit Motorboot. Frau und ein 8-jähriger Junge sind mit. Der Junge schläft schon. Hier geht's ganz schön gemischt zu. Jawohl, Chef, der Reihe nach. Unser Mann heißt Marcel Bassot, Kohlen en Gros und en Detail am Quai d'Austerlitz. Er traf sich in der Avenue Wagram mit einer etwa 30-jährigen Dame und fuhr mit ihr zur Avenue Nil in ein Hotel Garni. Ja, möblierte Zimmer für längere oder kürzere Zeit. Die Wirtin, sehr diskret, musste deutlicher werden. Er fuhr dann respektable Herrschaften, beide verheiratet, regelmäßige Besucher, 2-mal wöchentlich. Ich musste ganz schön warten. Und dann fuhren sie wieder zusammen weg und trennten sich an der Place des Thermes und Herr Bassot fuhr nach Hause. Ja, in seinen Kohlenladen am Quai d'Austerlitz. Großes Ding, inmitten der Krananlagen und Lagerschuppen seiner Villa. Dort lud er Frau und Kind ins Auto und fuhr hierher. Nein, offenbar eine langjährige Freundschaftsklique von Industriellen und Kaufleuten. Nette Leute, jetzt schon alle völlig betrunken, haben hier ihre Villen oder schlafen im alten Knaben von Morsan. Ja, auch miteinander. Die Freundin von Herrn Basso ist auch da, als Braut verkleidet. Ihr Mann geht als ältere Dame, heißt Stein. Ja, Stein. Ich weiß nicht, ob er was weiß, ist nicht zu merken. Die tollste Typ ist ein Engländer. Er hat so viel getrunken, dass 5 Leute davon besoffen wären und er ist der einzig Nüchterne hier, heißt James. Nein, Chef, die bleiben alle hier, regelmäßiges Wochenende. Ja, wenn sie morgen früh hier sind, treffen sie alle an, aber verkatert. Wie? Ja, ach so. Ja, einer von ihnen ist der Mörder. Der Mörder vom Kanal Saint-Martin. Das ist sie. Ja, das ist die Groschenschenke, Chef. Früher waren hier nur die Arbeiter von Corbet. Und dann hat James, wissen Sie, der Engländer, der so viel verträgt, der hat das Ding entdeckt und meinte stille Glas hier genommen, bis ihn die ganze Bande aufstöberte. Und seitdem, sehen Sie, jetzt fangen Sie mit dem ersten Tänzchen schon wieder an. Und dort drüben am anderen Ufer? Genau gegenüber, das ist Passos Villa. Sie können seine Frau im Garten bewundern. Matrosenanzug, sehr sportlich. Aber passen Sie auf, bald werden Sie alle hier sein. Frau Stein tanzt bestimmt schon. Richtig, ne? Die etwas mollige Blonde. Im roten Bikini, ja. Hätten Sie gestern sehen sollen. Na, allerhand Temperament, wenn ich nicht eingefleischter Junggeselle wäre. Wer ist das? Das ist James. Hallo, James. Ja. Katzenjammer? Lass ich niemals aufkommen. Wenn ich spüre, dass der Magen streikt, beschwichtige ich ihn mit Pernod. Darf ich Ihnen meinen Freund vorstellen? Auch nur ein Beamter. Sehr erfreut. Das erste Mal hier? Ja, Sie werden es nett finden und immer wieder kommen. 3 Pernod, Großmutter. Aber bedienen Sie sich doch selber, Herr James. Wissen doch Bescheid. Die Wirtin? Der Sohn macht die Wirtschaft, die Alte hilft. Seltsame Käuze. Wer? Alle. Ganze Rasselbande. Langweilen sich. Sie können nichts dafür. Jeder Einzelne langweilt sich. So ist das Leben. Das dort ist meine Frau. Die da tanzt mit dem in der Badehose? Die mit den Keulenärmeln. Prost. Ihr seid doch von der Polizei, stimmt's? Wieso? Na, wenn schon, dann beruf ich ein anderer. Prost. Was ist los? Hättet ihr geschossen? Aufhören! Aufhören mit der Musik! Das war hinterm Ausschank. Die Jagd hat doch noch nicht begonnen. Ach, du lieber Gott, nein. Kann das ist ja der Stein. Was ist? Mein Mann? Sie sind Frau Stein? Ja, natürlich. Und? Ruhe. Wer hat geschossen? Ich war es nicht. Sie haben ja noch den Revolver in der Hand. Das ist mein Revolver! Großmutter, komm, kümmere dich um sie. Na kommen Sie mal, Frau Stein. Ich mache Ihnen Kaffee. Ich war es nicht. Ist nicht ein Arzt unter Ihnen? Ja, ich bitte. Untersuchen Sie den Mann, der da liegt. Es ist Stein. Untersuchen Sie ihn. Ich war es nicht. Geben Sie mir den Revolver, Lücke. Hier, 6,35. Eine Kugel fehlt in der Trommel. Ich bin es nicht gewesen. Herr Doktor? Tot. Ein Schuss? Hier ein winziger Einschuss. Aber das Herz. Stell doch einer die Musik ab. Ich war es nicht. Ach du lieber Gott, solche Schererei. Haben Sie Telefon im Haus? Nein, Telefon hat's am Bahnhof oder an der Schleuse. Lukas, nimm dir einen Fahrer zur Schleuse. Benachrichte die Gendarmerie. Wir sind nicht offiziell hier. Jawohl, Chef. Ich war es nicht. Bitte kommen Sie ein paar Schritte mit mir. Herr Doktor, ich muss mich darauf verlassen können, dass der Tote genauso liegen bleibt. Niemand darf ihn berühren. Kommen Sie, Herr Basso. Sie wissen, dass ich es nicht gewesen bin. Hallo! Mama bietet um den Kellerschlüssel. Dass Ihr Sohn in dem Boot? Antworten Sie ihm. Sagen Sie ihm, wo der Schlüssel ist. Er hängt am Haken in der Garage. Wo? In der Garage. Was hat sich zwischen Ihnen abgespielt? Hat Stein Sie angegriffen? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts getan. Aber Sie hatten die Waffe in der Hand. Ja, aber ich weiß nicht, wie es kam. Sie behaupten, dass ein anderer geschossen hat? Nein, ich... Sie können sich nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Hat Stein sich selbst? Er hat... Darf ich mich setzen? Bitte geben Sie mir das Glas Bier dort. Ja. Das ist aber von gestern. Egal. Und was wird nun? Werden Sie mich verhaften? Papa, der Schlüssel hängt nicht in der Garage. Mama will ihn doch haben. Haben Sie den Schlüssel bei sich? Geben Sie her. Komm, Junge, rudere ein paar Schläge näher. Achtung, hopp, fang auf. Danke. Was ist denn mit Papa? Gar nichts, fahr nur zu Mutti. Sind Sie sicher, dass Sie nicht geschossen haben? Ich weiß nichts mehr. Chef, da ist der Gendarmerieposten. Sie bringen ihn nach Saint-Paul. Sie sollen auch die Staatsanwaltschaft verständigen. Auf Wiedersehen, Monsieur Basso. Ja, was ist los? Entschuldigen Sie, Chef, dass ich Sie noch zu Hause störe, aber Basso ist entflohen. Was? Wann? Wie? Die Gendarmen haben ihn nach Saint-Paul gebracht. Dort haben sie alle drei auf den Zug gewartet. Er war ganz apathisch. Aber als der Zug einfuhr und die Menschen in der Dunkelheit auf den Bahnsteig stürmten, stieß Basso seine Wächter zur Seite, lief über die Schienen und verschwand im Wald hinterm Bahnhof. Also, Gendarmerie ansetzen, Umgebung Mossens und Saint-Paul. Autokontrolle an allen Einfahrtsstraßen nach Paris. Da werden wir was zu hören kriegen, bei dem Sonntagsverkehr. Haben wir ihn laufen lassen? Weiter. Bassots Haus in Paris bewachen lassen. Quai d'Austerlitz und sein Haus in Morsan. Außerdem die Wohnung von Steins. Boulevard de Batignolles. Ganz schön schon, der Aufwand. Morgen früh bin ich wieder an der Groschenschenke. Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft, dann kommt der gerichtsärztliche Befund. Am späten Nachmittag bin ich auf dem Büro. Lucas. Hier, Chef. Setze zwischen dem Bücherrevisor Fleuret an, er soll die Geschäftsbücher bei Bassot und bei Stein untersuchen. Ehe ich ins Büro komme, gehe ich noch zu Frau Stein. Hätte ich das geahnt. Darf ich Ihnen einen Cognac oder... Seit wann sind Sie Herrn Bassots Freundin? Seit 2 Monaten. Ich liebe ihn. Hatten Sie vorher andere Liebhaber? Herr Kommissar, ich... Wie lange waren Sie verheiratet? 8 Jahre. Wusste Ihr Gatte von Ihren Beziehungen zu Bassot? Nein, natürlich nicht. Hat er irgendeinen Verdacht? Nicht den geringsten. Glauben Sie, dass er fähig gewesen wäre, Bassot zu bedrohen, wenn er etwas erfahren hätte? Ich weiß nicht. Er war ein so verschlossener, ein seltsamer Mann. Hätte ich das geahnt. Haben Sie alles studiert, Chef? Dann könnte ich nach Hause gehen, ehe das abendliche Gewitter kommt. Das gerichtsärztliche Zeugnis ist auch gekommen. Schuss aus nächster Nähe, unmöglich festzustellen, ob von Stein oder vom Basso. Hab's gelesen. Das auch? Eine Karte von meiner Frau? Wir haben hier das schönste Wetter. Wir haben hier das schönste Wetter. Und noch niemals sind die Aprikosen so gut gediehen wie diesen Sommer. Denn sollen Sie sie mal schön einwecken. Frisch werden Sie sie nicht mehr zu sehen kriegen, Chef, wenn die Untersuchung so weitergeht. Schließ ab, Jean, und red nicht. Jawohl, Chef. Wenn ich nur noch einen Hinweis geben darf, wenn Sie wollen noch trocken nach Hause kommen, wäre jetzt die letzte Gelegenheit. Also, ab dafür. Hallo, Kommissar, trinken Sie ein Glas mit mir? Ah, Monsieur James, bonjour. Ja, vor 2 Stunden hört der Regen nicht auf. Kommen Sie, Garçon, 2 Pernod. Wollen Sie, Monsieur? Pernod, also eigentlich... Pernod, Monsieur? Zufall? Für mich nicht. Sind's immer hier in der Taverne Royal, jeden Tag nach Bankschluss bis zum Glockenschlag 8. Sind Sie schon lange verheiratet? 8 Jahre, aber man muss ein stilles Eckchen haben. Ja, danke. Haben Sie schon gelesen? Heute die Zeitungen werden ungeduldig. Marcel Bassot, der vermutliche Mörder Steins, allen Bemühungen der Polizei zum Trotz bisher nicht aufgefunden. Wie ist Ihre Ansicht von der Sache? Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Garçon. Ja, und sind dann noch 2 Pernod, ja? Glauben Sie, dass er über die Grenze gekommen ist? Ich vermute, er drückt sich in Paris rum. Wieso vermuten Sie das? Monsieur Maigret? Ja, das bin ich. Monsieur Maigret, Telefon, s'il vous plaît, Telefon. Wieso, wer weiß denn das? Bitte hier, wollen Sie kommen. Voilà, Monsieur. Voilà. Monsieur Maigret. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, bitte, mit wem wollen Sie sprechen? Man hat mich angerufen, Fräulein. Nicht, dass ich wüsste. Die Nummer der Taverne ist überhaupt nicht verlangt worden. Bitte legen Sie auf. Achso! Achso, halt! Halt, still bleiben! Achso, halt! Monsieur Maigret, die Kassiererin lässt fragen, wie viele Gespräche Sie hatten. Ja, ja, ich lasse schön grüßen. Herzlichen Glückwunsch, James. Glauben Sie etwa? Ja, glaube ich. Sehr gut gemacht. Sorry. 2 Pernod, Garçon und Zigaretten. Wollt er Geld? Wo hat er den Anzug aufgetrieben, den er trug? Er kann doch nicht in weißer Flanellhose und dem Hemd, das er anhatte, ewig in Paris rumlaufen. Wollt er Geld? Sie würden sich gewiss nicht anders verhalten. Ich bin unzählige Male sein Gast gewesen. Hat mir nie was getan. Was hat er Ihnen gesagt? Es ist erstaunlich, wie ein Anzug, der nicht passenden Menschen verändern kann. Wissen Sie, dass das Beihilfe ist? Ich könnte Sie von Rechts wegen... Es gibt vieles, was man von Rechts wegen könnte. Wobei allerdings sehr fraglich ist, ob was wir Recht nennen, immer Recht ist. Wo bleiben die Zigaretten und der Pernod Garçon nach diesem Tiefsinn? Sehr. Kommen Sie morgen wieder zur Groschenschenke, ist Samstag. Ich weiß noch nicht. Also wenn wir zwei sind, können wir ein Auto nehmen. Das kostet 100 Francs. Die Fahrkarte kostet pro Kopf. Und Ihre Frau? Die fährt immer mit dem Auto. Sie sind zu fünf mit ihrer Schwester und den Freundin. Ja, das macht je 20 Francs, während die Fahrkarte... Ja, ich weiß. Kommen Sie mit? Ja, ich komme. Garçon, wie viel? Jeder für sich, bitte. Gott für uns alle. Oh, wie schick. Der Doktor hat ein neues Auto. Ja, vielleicht braucht er etwas mehr Benzin, aber er ist so viel bequemer. Ist das dein neuer Rumpelkasten, Doc? Na, was sagst du? Darf ich ihn mal ausprobieren nachher? Na, gern. Nur weißt du nicht zu weit. Ich habe erst 60 Kilometer dran. Gott, wie süß. Noch jungfräulich. Ja, fast. Eben. Frau Bassot zu Hause? Unseren Freund Herrn Maigret kennt ihr noch von neulich. Ja? Aber natürlich. Suchen Sie Herrn Bassot jetzt hier? Ach, muss für die arme Frau eine schwere Zeit sein. Guten Morgen, Großmutter. Morgen. Guck Bier, ja? Morgen, Herr Kommissar, gleich. Ich sage Ihnen, junger Mann, das darf man nicht vernachlässigen. Ja, schon gut, schon gut. Einer von meinen ist draufgegangen und er war größer und stärker als Sie. Moment, Herr Kommissar, ich hol Sie ihn frisch aus dem Keller. Bin ganz alleine, mein Sohn holt noch Ware aus Corbet. Öffnen Sie mir mal die Klapptüre. Danke, danke. Was sehen Sie mich denn so an, Herr? Deine Papiere. Polizei. Hier, Militärpass. Victor Gaillard. So, ganz frisch. Na wie denn, hat er was ausgefressen mit seiner halben? Nur schäl du mal deine Kartoffeln weiter. Ich habe ein Gespräch mit dem Herrn. So was? Wo war dein letzter Aufenthalt? In Gien, in der städtischen Heilstätte. Sie können mich ruhig festnehmen. Sie müssen mich doch wieder in die Heilstätte bringen. Meine Lunge ist futsch. Hat Lenoir dir geschrieben? Was für ein Lenoir? Tu nicht so blöd. Er hat dir geschrieben, dass du euren Mann in der Groschenschenke wiederfinden würdest. So glauben Sie? Und ihn hochnehmen könntest. Den Mann vom Kanal Saint-Martin. Lenoir hat gesungen. Kenne keinen Lenoir. Spiel nicht den Idioten. Du weißt genau, was los ist. Außerdem hat Lenoir dir die Wahrheit geschrieben, der Mann kommt wirklich. Ich habe nichts dazu zu sagen. Umso schlimmer für dich. Wenn du bis zum Abend nicht vernünftig wirst, spazierst du ins Loch. Zunächst mal wegen Landstreicherei und dann wird man dein Konto weiter untersuchen. Ja, Sie wollen mich ja nur aufs Glatteis loggen. Es ist nicht wahr, dass Lenoir geflötet hat. Der nicht! Noch ein Krug Bier, Großmutter. Gut, dass ich gleich mehrere geholt habe. Also, Herr Kommissar, diese Jungs, ich hab's erlebt, lieber auf der Landstraße krepieren. Als zur Vernunft kommen. Kennst du das Haus da genau gegenüber auf dem anderen Szeneufer? Eben stand noch ein Gendarmerieposten davor. Na, der steht noch. Nee, der steht nicht mehr davor. Du rührst dich nicht von der Stelle. Zu Befehl. Sehen Sie, da kommt Ihr Posten angerudert. Was ist los? Hey, was ist los? Ich bin's, Maigret. Aber so, der Junge sind fort. Ein Auto hielt. Ein ganz neuer Wagen, dicht am Gitter. Der Gemüsehändler, der immer 10:30 kommt, war gerade weg. Ein junger Mann ging zu Frau Bassot, die mit dem Jungen im Garten war. Sie ging mit dem Mann bis zum Gitter. Der setzte sich in den Wagen und startete. Und ehe ich mich rühren konnte, waren sie alle im Auto und der Wagen fuhr mit höchster Geschwindigkeit los. Wer hat geschossen? Ich. Ich wollte den Reifen treffen, traf aber daneben. Jetzt müssen wir zum zweiten Mal wegen dieser Geschichte die ganze Gendarmerie des Departements in Bewegung setzen. Verdammter Mist! Soll ich die Villa weiter im Auge behalten? Um die Dachziegel zu bewachen, schnell nach Saint-Paul, Überwachung der Straßen veranlassen. Ich will stündlich Bericht. War was, Herr Kommissar? Es ist doch hoffentlich nicht schon wieder was passiert. Sagen Sie, Doktor, ist James in Ihrem Wagen weggefahren? Er wollte ihn ausprobieren. Er wird gleich zurück sein. Nur das bezweifle ich. Sie scherzen wohl. Durchaus nicht. Er hat in Ihrem Wagen Frau Bassot und Ihren Sohn entführt. James? James, jawohl. Das muss eine Komödie sein. Er macht gern sowas. Ja, was können wir denn jetzt machen? Abwarten. Nehmen Sie gern einen Pernod? Was, Pernod? Nein. Ich trinke Bier. Fabrik neuer dunkelblauer Peugeot, Modell 301, Nummer unbekannt. Fahrer etwa 30-jährig, kahlköpfig, spricht englischen Akzent. Insassen schlanke, dunkelblonde, etwa 30-jährige Frau, Ehefrau des gesuchten Marcel Bassot und ihr etwa 10-jähriger Sohn, sommersprossig, dunkelblond. 15:30 Uhr ist Wagen Ihres Signalements in hoher Geschwindigkeit auf der Straße von Fontainebleau gesichtet worden. Gesucht wird fabrikneuer dunkelblauer Peugeot, Modell 301, Nummer unbekannt. Zuletzt gesichtet 15:30 Uhr. 10.30 Uhr auf der Straße von Fontainebleau. Nummer unbekannt. Fahrer etwa 30-jährig, kahlköpfig. Spricht englischen Akzent. 16 Uhr. Hat ein Auto ihres Signalements in Appargeon getankt. Tankwart behauptet, es sei kein weiblicher Fahrgast darin gewesen. Gesucht wird fabrikneuer dunkelblauer Peugeot, Modell 301, Nummer unbekannt. Fahrer etwa 30-jährig, kahlköpfig, spricht englischen Akzent, vermutlich allein im Wagen. Zuletzt gesehen 16 Uhr in Arpajon. 17 Uhr, Meldung aus Montlhéry. Wagen ihres Signalements hat bei Schnelligkeitsversuchen auf der Autorennbahn eine Panne erlitten. Reifenschaden, Wagen wurde sichergestellt. Fahrer entspricht ihrem Personalement. Ja, es ist mein Wagen. Na nun, schon da? Prima, Karre. Keine Sorge, Dr. Wagen ist heil, nur der Reifen hat ein Loch. So was, ganz neue Reifen. Also James... Übrigens ein guter Wagen, nur ein bisschen schwer zu starten. Hat Basso Sie gebeten, ihm diesen Dienst zu erweisen? Sie wissen, dass ich auf solche Fragen nicht antworte, mein guter Maigret. Sie werden mir auch nicht sagen, wo Sie die beiden abgesetzt haben. Sie müssen doch zugeben, dass Sie an meiner Stelle... Ich kann nicht leugnen. Etwas hat mir imponiert. Hm? Etwas, worauf ein Professioneller vermutlich nie verfallen wäre. Ja, was denn, wenn ich fragen darf? Die Idee mit der Rennbahn. Frau Basso ist in Sicherheit. Er hat einen Zahn drauf. Ist in Sicherheit. Die Polizei soll den Wagen nicht gleich wiederfinden. Die Straßen sind bewacht. Also bleibt nur die Autorennbahn. Und sie sausen um die Strecke, als gelte es ein Rennen. Ich versichere Ihnen, lieber Maigret, es ist schon längst mein Wunsch gewesen. Das Auto bleibt bis auf Weiteres in behördlichem Gewahrsam. Mein Auto? Was kann ich denn dafür? James, es ist unerhört. Der Wagen bleibt hier zur Verfügung des technischen Ermittlungsdienstes. Gendarm, führen Sie den Knaben da ab. Ich protestiere. Und sorgen Sie dafür, dass er zur Verfügung der Kriminalpolizei bleibt. Eine trockene Zelle biete ich mir aus. Meine Lunge. Also, du geh schon. Und ich? Haben Sie mir noch immer nichts zu sagen? Versetzen Sie sich doch in meine Lage. Kommen Sie mit. Zur Taverne Royale. Wie aufmerksam. Auf Ihr Wohl. Sagen Sie wirklich, was hätten Sie an meiner Stelle getan? Basso ist ein Kamerad. Man hat 100 Mal zusammen getrunken. Monsieur Maigret, votre Telefon, s'il vous plaît. Ja, diesmal stimmt's wirklich. Augenblick, James. Philipp. Sir James? Philipp, ich kann den Pernod nicht mehr. Bring Cognac von jetzt an, bitte. Volontier, gleich mal zwei? Ja, stell die Flasche her, wir rechnen dann ab. Ja, stimmt's diesmal? James, gestern gegen 10 Uhr haben Sie bei der Nordbank am Boulevard Haussmann einen Scheck über 300.000 Francs präsentiert. Der von Marcel Basso unterschrieben war vor 4 Tagen, ja, zum Wohl. Seltsam. Was finden Sie seltsam? Ich finde es seltsam, dass ich einen Mann wie Sie... Ein Mann wie Sie, kraftvoll, intelligent und andere. Gendarmen in Uniform, Richter, ein ganzes Heer. Wie viele mögen aufgeboten sein? Vielleicht 100? Vielleicht 1000, wenn man die Statisten in den Schreibstuben und an den Telefonen mitzählt? Ein Riesenaufgebot also, das Tag und Nacht auf den Beinen ist, weil Stein eine kleine Kugel unter der Haut getroffen hat. Prost. Armer Basso. Vor einer Woche war er reich, hatte alles, was sein Herz begehrte. Und jetzt ist er. Und was steckt dahinter? Lucille. Lucille Stein, die einen Verbrauch an Männern hat. Basso geht ihr ins Netz. Wir versäumen schon eine Gelegenheit, nicht wahr? Ist ja hübsch, hat Temperament. Man sagt sich, das Ganze habe ja keine Bedeutung. Man trifft sich, man verbringt gelegentlich eine Stunde in einem muffigen Hotel. Prost. Und das Ende vom Lied. Ein Toter, eine gehetzte Familie, der ganze Apparat des sogenannten Rechts, der in Bewegung gesetzt wird, die Zeitungen, die den interessanten Stoff unter die Leute bringen, und Stein, der sein Leben damit verbrachte, hinter dem Geld herzulaufen, um seine Verpflichtungen zu erfüllen, der sich unter dem Albdruck von Wechseln und Schuldscheinen mit vielsagendem Nachdruck an die Liebhaber seiner Frau wandte. Der Tod konnte ihm nur Befreiung bringen. Was aber den Mord wohl nicht entschuldigt. Ach, Mord, Mord. Wer kann sagen, wer den Schuss abgegeben hat? Ich sehe die Sache vor mir. Stein, der dringend Geld braucht. Er sieht Lucille mit Basso tanzen. Und wie? Lucille hat eine Art, verstehen Sie? Und am nächsten Morgen beginnt er mit seinen Pumpversuchen. Bassot, wahrscheinlich schon hinreichend geschröpft, lehnt ab. Der andere wird dränglicher, schildert sein Elend, jammert die Schande, in die er gerät, lieber tot als ehrlos. Er hat den Revolver seiner Frau in der Hand. Ich könnte darauf schwören, dass die Szene so verlaufen ist. Beide waren sie hinter dem Schuppen. Vermutlich hat Stein dem anderen die Andeutung hingeworfen, er wisse Bescheid, er sei nicht so blind. Bassot sah im Geist seine Villa am anderen Ufer drüben, seine Frau, seinen Jungen, und er konnte die Jeremiade mit den leisen Drohungen nicht mehr anhören, wollte dem anderen den Mund verstopfen, sich nicht mehr schröpfen lassen. Die Nerven hatten sie beide verloren. Ein Knall von einem kleinen Revolver. Und um dieser Sache willen laufen Scharen von Menschen durcheinander wie aufgescheuchte Ameisen. Wird eine Familie umhergehetzt, stellt sich Lucille an wie eine Irrsinnige, weil sie ihren Liebhaber nicht entbehren will. Garçon! Sir James? Das bin ich schuldig. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass Bassot jetzt über 300.000 Francs verfügt. Rest ist für Sie. Merci, merci beaucoup. Drei arme Teufel, ein Mann, eine Frau und ein Junge sollen zur Strecke gebracht werden, weil der Mann ein Verhältnis mit Lucille hatte. Warum ist Bassot geflüchtet? Das ist doch ein Eingeständnis. Wäre er nicht geflüchtet, ein tüchtiger Anwalt hätte ihn vermutlich herausgepaukt. Prost, Rest. Ja, ich muss gehen, sonst werde ich womöglich auch erschossen. Ach, ist das alles dumm. Saudumm. Ein höchst seltsamer Beruf. Meiner? Überhaupt der Mensch zu sein, oder Mann, um es deutlicher zu sagen. Wenn ich jetzt nach Hause komme, wird meine Frau das Geld nachzählen, um festzustellen, wie viel ich getrunken habe. Na denn, au revoir. Verdammter Süffel. Noch einen Wunsch, Monsieur Maigret? Nein, danke. Zu dumm, dass ich mich jedes Mal zum Trinken verleiten lasse, nur weil Herr James seine stille Ecke will. Vielleicht ein Agacelsam, Monsieur Maigret? Vorsorglich. Na was, schließlich will man auch mal seinen Kater haben. Morgen. Wenn man schon nicht in die Ferien gehen kann. Der Bücherrevisor Fleury wartet draußen. Ja, das muss er auch noch. Und Lucas hat angerufen. Was sagt der technische Ermittlungsdienst? Die Resultate hat der Inspektor Dubois. Na los, soll herkommen. Dubois! Lucas hat angerufen. Dubois, los! Was haben die rausgekriegt beim Ermittlungsdienst? Der Kilometerzähler des Wagens hat jetzt 210. Der Doktor war aber nur 60 gefahren. James Touren auf der Rennstrecke schätzt man auf 50 Kilometer. Bleiben 100 Kilometer Straßenfahrt. Von Morsan nach Montlhéry zur Rennstrecke sind es auf dem direkten Weg höchstens 40. Die Differenz ergibt den Aktionsradius. Kein Kolleg, bitte, Dubois. Resultate. Jawohl. Man fand frische Teerspuren in den Reifen. Es gab innerhalb des Aktionsradius 5 Baustellen. Man fand kalkhaltige Erdreste. Kalkerde gibt es nicht in Fontainebleau, wohl aber zwischen La Ferté-Allée und Arpajon. Dubois. Jawohl. Und dann fand man Portlandzement und fragte den Bürgermeister von La Ferté-Allée. Der bestätigte, dass Portlandzement über die Straße La Ferté-Arpajon zu den Wassermühlen transportiert wird. Seitdem ist die Suche der Gendarmerie auf La Ferté-Allée konzentriert. Na, also das wollte ich wissen. Pardon, ja, nur, das interessiert mich alles so. Jean, ja, schon gut. Jean. Ja, Chef? Was wollte Lucas? Ruf mir das Gemeindeamt von La Ferté-Allée. Was wollte Lucas? Lucas hat angerufen, Zentrale La Ferté-Allée für Kommissar Maigret. Aber Tali, Lucas hat angerufen, da ist auch eine Karte von ihrer Frau. Beginnen nun mit dem Einkochen der Aprikosen. Wann wirst du dich endlich überzeugen, wie das Filet geraten ist? Und die Forellen in den Bächen interessieren dich gar nicht. Was antworten wir denn jetzt? Da muss ich nachdenken. Was hat Lucas gesagt? Lucas hat angerufen, er erwartet Sie in der Rue de Blancmanteau. Welche Nummer? Hat er nicht gesagt, nur die Straße. Wann hat er angerufen? No, jetzt ist es schon eine Zeit her. Herr Kommissar? Ja, Servus, was gibt's? Der Bursche, den Sie gestern Nacht hier eingelocht hatten. Ja, Viktor. Ja, und den ich heute Morgen rauslassen sollte. Ja, Lucas beschattet hat mir noch einen schönen Gruß an Sie bestellt, als er die Pforte passierte. Und Sie sollen sich's doch überlegen. 25.000, das sei sein letztes Angebot. Dafür würde er Ihnen den Mann vom Canal Saint-Martin nennen. Oh, Unverschämtheit. Naja, ich wollte Ihnen nur sagen, Herr Kommissar. Ja, ja, danke. Chef. Wo ist Viktor? Er hat Sie schon kommen sehen. Das bezweckt er offenbar. Dort vor dem Schaufenster steht er und presst sein Gesicht an die Scheibe. Will sich nur interessant machen. Hier wohnen doch lauter Hausierer, Trödler und so. Ja, in dem Laden auch. Hans Goldberg. Gelegenheitskäufe. Eine schöne Kamera liegt im Fenster. Jetzt geht er weiter. Bleib dran, Lucas. Ich gehe in den Laden. Mordkommission Inspektor Dubois. Das wird La Ferté Allee sein. Ja. Ich höre, jawohl, La Ferté Allee. Mit wem spreche ich? Ich notiere. Gendarme Picard. Jawohl. Und was wollen Sie? Das ist doch von uns angemeldet. Der Chef wollte... Ich höre gerade, die Anmeldung stammt von uns. Wieso von Ihnen? Wir wollten Ihnen sagen, dass die technischen Ermittlungen den Verdacht bestärkt, im unmittelbaren Umkreis von La Ferté Allee oder im Ort selber müsse sich der gesuchte Kohlen... Aber das will ich Ihnen ja gerade melden. Wir haben ihn ja gefunden. Sogar ich selber habe ihn. Nein. Dann hat sich die Anmeldung des Gespräches gekreuzt. Das war nämlich so, dass meine Frau vergessen hatte, Zwiebeln zu besorgen, wie ich zum Frühstück kam. Doch, das gehört dazu. So fing es ja an. Also ich ging gleich in unseren Kramladen und denke noch, doch, das gehört. Und da sehe ich, wie die Mathilde, wir nennen sie Mutter Mathilde, ein armes Weibel vom Dorfrand, wie die Mathilde also für 22 Franken Schinken, gekochten Schinken kauft. Und ich denke, Donnerwetter, wir sind unserer drei, meine Frau und ich und der Kleine, aber für 22 Franken Schinken und die Mutter Mathilde ist doch alleine. Und da fasste ich den Verdacht und ging ihr nach und betraf richtig in ihrer Karte den gesuchten Kohlenhändler Basso mit Frau und Sohn. Jawohl, wird bewacht. Jawohl. Und sagen Sie dem Kommissar Maigret, Gendarme Picard ist mein Name. Picard. P-I-Q-A-R. Wo ist der Chef? Wir haben ihn. Der Chef ist in der Rue des Blancs Manteaux. Und wen haben wir? Basso. Wen suchen wir denn sonst? Ich glaube, der Chef sucht schon einen anderen. Picard, wo ist Victor? Hier. Kam an und setzte sich vor den Laden. Habe ich Ihnen da nicht eine feine Spur gezeigt, Kommissar? Wie wäre es mit 20.000? Halt den Mund. Kennst du die Geschichte mit Papa Ulrich? Na? Ich soll ja einen Mund halten. Hör mal, du. Papa Ulrich? Spiel nicht den Idioten, der vor 8 Jahren hier den Laden hatte. Ich schwöre Ihnen, ich kenne die Sache nicht. Ist das Papa Ulrich, der im Kanal Saint-Martin verschwunden ist? Ich sag ja, ich weiß nicht. Lika, bring ihn wieder in die Zelle. Ich brauche das Tiere. Sie sollen ihm was zu essen geben. Kleine Anzahlung, Kommissar? Hans Maul, endlich. Ich gehe drüben in die Kneipe. Zum Wohl. Telefonieren. Dubois. Ja, ich habe verstanden, Basso ist gefunden. Na gut. Hören Sie jetzt zu. Auf mich wartet noch der Bücherrevisor Floret. Sagen Sie ihm, nein, holen Sie mir mal einen Apparat. Aber schnell. Herr Floret, pardon, dass ich Sie so lange warten ließ. Sagen Sie bitte, wann taucht in Steins Büchern der Name Ulrich, Rue des Blancs Manteaux, zum ersten Mal auf? Nur seien Sie bitte nicht lange erstaunt, sagen Sie es. Vor 9 Jahren, erst mit 2.000, ja, dann 5.000, ja, 18.000, 25.000, 32.000. Wie? Das ist die letzte Schuld. Wann? März vor 8 Jahren. Ab dann fehlt der Name. Also brauchte Stein die 32.000 nicht zurückzuzahlen. Danke. Und bei wem hat Stein später gepumpt? Bei Basso. Augenblick, ich schreibe das nur. Keine Darlehen von Basso, nur gelegentlich Gefälligkeitsakzepte. Aha. Und wie war die geschäftliche Situation bei Steins Tod? Wie immer, in 3 Wochen drohte ein Wechsel über 20.000. Danke. Nun sagen Sie mir noch, kommt der Name Ulrich auch bei Basso in den Büchern vor? Nur in einem privaten Taschenbuch. Aha. Abgekürzt UL, dieselbe Adresse. Also. Blau durchgestrichen. Danke, Herr Fleury. Sie haben vorzüglich. Nein, mehr brauche ich nicht von Ihnen. Bitte Dubois nochmal. Dubois, hören Sie wieder gut zu. Sie interessiert doch alles so. Dann gehen Sie jetzt mal an die alten Akten, suchen Sie die Vermisstenlisten von vor 8 Jahren durch und prüfen Sie nach, ob eine Akte Ulrich darunter ist. Rue des Blancs Manteaux, vermisst etwa seit März. Und dann lassen Sie sich nochmal alle Beschreibungen geben von den 7 Leichen, die man im selben Jahr aus dem Kanal Saint-Martin gefischt hat. Dubois, was ist heute für ein Tag? Dienstag. Telegrafieren Sie bitte an meine Frau, komme wahrscheinlich morgen. Sie haben Besuch, Frau Stein. Oh, das ist nur James. Ich habe mich gerade mit ihm gestritten. So. Ich bitte dich, Lucille. Hm. Wenn Sie nur ein gewöhnlicher Polizeimann wären, Herr Kommissar, würde ich bestimmt nicht so... Aber Sie waren mit uns in der Groschenschenke und man sieht auf den ersten Blick, dass Sie einen verstehen. Lucille, bitte. Jeder weiß, dass ich Bassos Freundin bin, nicht wahr? Und niemand hat mich deshalb über die Achseln angesehen, nicht wahr? Mein Mann war ja nicht einmal imstande, sein Geschäft zu führen. Ich sage immer, kann einer seine Frau nicht glücklich machen, hatte er ja auch nichts vorzuwerfen. Außerdem wollte Bassot sich scheiden lassen, nur der Junge hielt ihn. Kennen Sie seine Frau, Herr Kommissar? Sie passt gar nicht zu einem Mann wie ihm. Lucille, wirklich, also du bist... Der Kommissar versteht mich schon, nicht wahr, Herr Kommissar? Wie finden Sie es, dass James mir nicht sagen will, wo Bassot sich befindet? Er weiß es doch, er leugnet es nicht einmal. Und ich muss ihm doch zur Seite stehen. Bassot, meine ich. Er muss ins Ausland und... Aha. Siehst du, James, auch der Kommissar... Der Kommissar hat ja gar nichts gesagt. Ach, weißt du was, du bist ein Ekel, ein Schlappschwanz. Verzeihung, duzen Sie sich schon lange? Wenn ich mich richtig erinnere, in der Groschenschenke taten Sie es nicht? Es ist Ihnen doch gewiss schon klar, dass ich auch Lucilles Geliebter war. Glücklicherweise nicht lange. Es ist doch schon lange her. Meine Frau weiß von nichts. Sie wird dir gerade sagen, was sie weiß. Wie ich sie kenne, würde sie mir bis ans Lebensende Vorwürfe machen. Deshalb bin ich auch hier. Zu Besuch, wie Sie sagten. Ich wollte Lucille bitten, nichts zu verraten, falls man sie fragen sollte. Und das haben Sie versprochen? Wenn er mir Bassos Aufenthalt verrät. Wie stellst du dir das vor? Er hat Frau und Kind bei sich. Sicher längst über die Grenze. Hat Ihr Verhältnis lange gedauert? Zu lange. Nein, nicht sehr lange, vielleicht einige Monate. Trafen Sie sich auch in einem Hotel, wie in der Avenue Nil? Nein. Woher wissen Sie, Herr Kommissar? James hat in der Nähe von Passy ein Zimmer gemietet. Verbrachten Sie die Sonntage damals auch in der Groschenschenke? Ja, wir waren damals schon alle miteinander bekannt. Derselbe Kreis eigentlich wie heute. Wusste Bassot von Ihren Beziehungen? Ja, damals war er noch nicht verliebt. Das ist erst seit einem Jahr. Und Sie beide? Wann war das? Lucille? Vor 7 oder fast 8 Jahren. Er war der Erste. Vor ihm habe ich meinen Mann nicht einmal im Traum betrogen. Und deshalb finde ich es jetzt so gemein von ihm, dass er mir nicht helfen will und... Eine Frage, James. Wann haben Sie Stein Geld geliehen? Ich? Meinem Mann Geld? Was wollen Sie damit? Warum? Bassot hat es doch getan. Ha, das ist etwas anderes. Bassot ist ein reicher Mann. Mein Mann war in Verlegenheit. Er sprach davon, nach Amerika auszuwandern. Das wollte Bassot nicht zulassen. Oh, verstehe. Aber Ihr Gatte hätte ja schon vor 8 Jahren Auswanderungspläne haben können. Worauf wollen Sie hinaus? Ah, nichts. Ein Freund Ihres Mannes, ein gewisser Ulrich, hatte mir nur gesagt. Ich habe den Namen nie gehört. Was hat er Ihnen gesagt? Ich muss ins Büro, es ist höchste Zeit. Dann gehe ich mit Ihnen, James. Haben Sie es so eilig? Ach, schade. James, mein letztes Wort. Du willst mir also wirklich nicht... Scheusal. Herr Kommissar, glauben Sie, dass Bassot über die Grenze gekommen ist? Keine Ahnung. Im Notfall würden Sie ihm helfen, nicht wahr? Sie können sicher sein, dass er sich dankbar erweisen wird für alles, was Sie für ihn tun. Leben Sie wohl. Stimmt es, dass sich Stein nie in Geldsachen an Sie gewandt hat? Er wusste doch genau, dass ich nichts hatte. Waren Sie schon immer in der Bank? Nein, ich war Übersetzer in einer amerikanischen Ölfirma. Boulevardhausmann. Mit kaum 1000 Frauen im Monat. James, hatten Sie ein Auto? Ich fuhr mit der Metro wie jetzt. Hatten Sie schon Ihre Wohnung? Nein. Nein, wir wohnten zur Untermiete, Rue de Turenne. Ich muss zum Autobus. Kommen Sie in die Taverne Royale heute Abend? Vielleicht. Vielleicht? Nein, sicher. Und weißt du, noch immer unauffindbar? Das ist Berufsgeheimnis. Also gefunden. Sie haben ihn wohl sehr gern. Endlich. Setzen Sie sich, Bassot. Wer ist nebenan? Ich hätte mich nun sowieso gestellt. Nebenan ist meine Frau und der Junge und die alte Mathilde. Ist das der Anzug von James? Da Sie es sagen... Kannten Sie die Alte hier? Sie ist bei meinen Eltern im Haus gewesen seit meiner Kindheit. Als ich sie bat, uns aufzunehmen, wagte sie es nicht abzulehnen. Wenn Sie können, machen Sie ja bitte keine Unannehmlichkeiten. Ja, verstehe. Schade, dass sie die Dummheit begangen hat, für 22 Francs Schinken auf einmal zu kaufen. Ich hoffe auch, dass meine Frau verschont bleibt. Es war ein Fehler, dass ich überhaupt geflohen bin. Ich bin kein Verbrecher. Ich war nur wie von Sinn, sah meine Existenz bedroht, wollte ins Ausland neu anfangen. Und Sie hatten James beauftragt, Ihre Frau hierher zu bringen, Geld von der Bank zu holen und Ihnen einen Anzug mitzubringen. Ja. Aber Sie waren sich doch klar darüber, dass Sie umstellt waren. Die alte Mathilde hat mir erzählt, dass an jeder Ecke Gendarmen postiert sind. Deshalb war mir auch klar geworden, dass ich mich meinem Schicksal stellen müsste. Haben Sie Stein nicht getötet? Ich habe ihn getötet. Das Gegenteil zu behaupten wäre Irrsinn. Aber ich schwöre Ihnen beim Leben meines Sohnes, dass ich die volle Wahrheit... Augenblick. Haben Sie Lucille geliebt? Sie als Mann werden das verstehen. Vor 7, 8 Jahren habe ich sie kennengelernt. Ich habe nie an sie gedacht. Bis vielleicht vor einem Jahr. Wir hatten getanzt, getrunken. Ich hatte sie geküsst. Und so weiter. Und dann? Man ist kein Heiliger. Ich kann nicht leugnen, dass ich den Anfang gemacht habe. Aber an eine Bindung habe ich nie gedacht. Nie an eine Scheidung von meiner Frau. Aber Frau Stein hat daran gedacht. Ja. Ich habe sie täglich am Telefon gehabt. Ich habe sie angefleht, zur Vernunft zu kommen. Sie fand die lächerlichsten Vorwände. Das Verrückte ist, ich glaube, sie liebt mich wirklich. Und Stein? Stein. Er ist es ja gerade, der es mir unmöglich macht, mich zu verteidigen. Ich meine, die Öffentlichkeit wird das nicht verstehen können. Stellen Sie sich vor, ich, Lucilles Geliebter, müsste den ermordeten Ehemann bezichtigen... Sie erpresst zu haben. Ja. Ich habe keine Beweise. Er hat niemals zugegeben, dass er etwas wisse. Das erste Mal kam er mit einem protestierten Wechsel und flehte mich an, ihm zu helfen. Das hätte ich übrigens auch getan, ohne die Sache mit Lucille. Aber es wiederholte sich, bis zur Gewohnheit. Ich versuchte abzulehnen und die Erpressung nahm ihren Anfang. Er vertraute sich mir an, beteuerte, dass seine Frau sein einziger Trost sei, dass er nur für sie immer in Geldnöte gerate, dass er nicht mehr ein- und aus wisse. Ehe er ihr einen Wunsch abschlage, wolle er sich lieber töten. Was würde aber aus ihr, wenn das geschehe? Meistens kam er, wenn ich mich gerade von Lucille getrennt hatte. Er musste das genau wissen. Ich fürchtete, dass mir ihr Parfüm noch anhaftete. Er drohte auch nie. Viel schlimmer, er weinte. Und dann die Reden. Ich, ja, ich wäre jung, schön, stark, reich, was weiß ich alles. Da könnte man wohl Liebe finden, aber er, es ekelte mich schon an. Und an dem Sonntag? An dem Sonntag hatte er mir die Summe von 50.000 Franken genannt, die er unbedingt haben müsse. Und ich hatte deutlich Nein gesagt. Hatte ihm gedroht, ihn nicht mehr zu empfangen, wenn er mich weiter plage. Und so begann das ganze sinnlose Drama. Sie erinnern sich. Er hatte es so eingerichtet, dass wir beide gleichzeitig von meinem Haus über die Seine fuhren zur Groschenschenke. Dann schleppte er mich in den Garten und dort zog er plötzlich den kleinen Revolver aus der Tasche, richtete ihn auf sich und jammerte, ich hätte ihn zu dieser Tat gezwungen. Er bete nur noch um die Gnade, mich Lucilles anzunehmen. Er dachte vermutlich gar nicht daran, die Sache tragisch enden zu lassen. Er konnte wohl auch kaum mit einem Revolver umgehen. Das ist ja auch meine Überzeugung. Und das macht alles nur noch schlimmer. Ich hätte ihn jammern lassen sollen. Stattdessen versuchte ich, ihm die Waffe zu entreißen. Ich griff ihn am Handgelenk. Und da geschah gerade das, was ich verhindern wollte. Der Schuss ging los. Stein stürzte zu Boden. Ohne ein Laut. Wenn ich diese Aussage vor Gericht mache, wer wird mir glauben? Wird sie nicht im Gegenteil das Urteil verschärfen? Ich töte den Mann meiner Geliebten und bezichtige ihn noch über das Grab hinaus der Erpressung. Wird man mir glauben? Glauben Sie mir? Ich glaube, dass Sie Stein getötet haben, ohne es zu wollen. Aber ich möchte vor allem wissen, ob Stein nicht noch einen besseren Trumpf in seinem Spiel hatte als die Untreue seiner Frau. Kurz, ich wüsste gern... Ach, sprechen Sie bitte leise. Meine Frau, der Junge nebenan. Ich wüsste sehr gern, wer vor 8 Jahren einen gewissen Ulrich ermordet und den Leichnam in den Kanal Saint-Martin geworfen hat. Ulrichs Trödelladen befand sich in der Rue de Blancs-Manteaux, falls Sie es nicht wissen wollten. Es kann nicht wahr sein. Papa, mein lieber Sag Mann. Doch, dass es nicht wahr ist. Papa, sag doch um alle heiligen Willen, dass es nicht wahr ist. Papa. Es ist schon vorüber. Verzeiht. Sie gestehen also? Ich gestehe nichts. Hören Sie, ich habe Ulrich nicht ermordet. Die Schwäche übermannte mich nur, weil ich mir bewusst bin, dass ich... Dass Sie sich nicht rechtfertigen können. Ich habe ihn nicht ermordet. Das Gleiche sagten Sie nach Steins Tod. Und doch haben Sie eben gestanden. Herr Kommissar! Gnädige Frau, ja? Das ist etwas anderes. Sie haben Ulrich gekannt. Ich habe ihn vor 10 Jahren zum letzten Mal gesehen. Mein Vater hielt mich sehr kurz. Ich hatte weniger Geld als meine Kameraden und so fand ich den Weg zur Rue de Blancmanteau. Dem Papa Ulrich waren solche Geschäfte nicht fremd. Sie wissen also nicht, dass er tot ist? Sie wissen nicht, dass er ermordet, im Auto zum Kanal Saint-Martin geschafft und dort ins Wasser geworfen wurde? Sie schweigen. Was gedenken Sie jetzt zu tun, Herr Kommissar? Ihr Sohn und Sie können hierbleiben oder nach Hause gehen. Ihr Mann ist verhaftet. Papa! Bitte, Liebster. Schwör mir, dass du keine Dummheiten machst. Schwör mir, dass du auf dich aufpasst. Denk an deinen Jungen. Papa, ich will mit dir. Papa! Schwör mir. Ja. Schwörst du es? Ja. Denk an mich. Ja. Denk an unseren Jungen. Ja. Du hast den Mann nicht getötet, nicht wahr? Und wegen Stein wird man dich nicht verurteilen. Du hast es nicht gewollt. Und man wird zugeben müssen, dass er ein gemeines Subjekt war. Ja. Ich werde mich sofort an den besten Anwalt wenden. Jeder weiß, dass du ein Ehrenmann bist. Vielleicht entlässt man dich gegen Kaution. Du darfst dich nur nicht weich machen lassen. Und du hast mir geschworen. Kommen Sie jetzt, Passot. Morgen früh bin ich beim Anwalt. Ich werde Papa bitten, mir beizustehen. Und Sie passen auf ihn auf, Kommissar. Sie sind verantwortlich, wenn er sich etwas antut. Sie! Sie haben eine bewundernswerte Frau. Ja, sie hat Verständnis. Sie ist... Wenn ich jetzt sagen sollte, was mich dazu getrieben hat, der Liebhaber von der anderen zu werden. Wagen 312, auf der Straße Fontainebleau. Auftrag ist erledigt. Na, wenn es geschieht, macht man sich keine Gedanken, bis die Katastrophe da ist. Stört es Sie, wenn ich rauche? Wagen 107, Louis, sofort bei der Mairie melden. Haben Sie Stein Ulrichs Adresse gegeben? Als der Mord geschah, schuldete ihm Stein mindestens 30.000 Franc. Was ist das dort drüben? Die Lichter? Orly, der Flughafen. Ihre Frau hat recht, was den Fall Stein betrifft, haben Sie Aussicht, mit einer geringen Strafe davonzukommen. Der Fall Ulrich dagegen. Ruf zurück, ich melde mich. Wagen 401, Wagen 401, Kommissar Maigret an Bord, kommen. Inspektor Dubois mit Information für Kommissar Maigret. Auftrag durchgeführt. Personenbeschreibung des vermissten Ulrich stimmt. Gib mal her. Hier Maigret. Dubois, hören Sie wieder zu, quälen Sie nicht die Technik. Ich weiß schon alles. Ende. Fahrt zum Quai des Orfèvres. Jawohl, Herr Kommissar. In den Hof. Die Nacht werden Sie im Arrestlokal der Kriminalpolizei verbringen. Sie werden dort jemand zu Ihrer Gesellschaft finden. Denken Sie zusammen nach, wer von Ihnen mir etwas zu sagen hat. Hallo, Herr Kommissar. Bring den Mann in die Zelle zu Viktor und ruf mir Lucas herunter. Ja, der hat schon nach Ihnen gefragt. Da ist er. Was ist so eilig, Lucas? Der Untersuchungsrichter, der ist ganz nervös. Er hat erfahren, dass Sie morgen in Urlaub wollen und die Sache ist doch noch gar nicht... Der Schlüssel ist im Schloss, Lucas. Ich werde den Richter gleich anrufen. Heute Abend noch hat er die Akten und den Mörder. Was hast du denn da? Ach, ich habe sogar doch gekauft, Chef. Die Kamera aus dem Laden von Goldberg in der Rue de Blancmanteau. Sie wissen doch, tolle Optik, ganz prima. Gar nicht teuer. Schätzen Sie mal. Ich brauche mein Geld für Taxis. Hallo, sind Sie frei? Zur Taverne Royale. Zwei Pernod? Nicht mehr. Sie können einen trinken. Was ist denn mit Ihnen, Kommissar? Ich fahre morgen in Urlaub. Und Ihre Untersuchung? Würden Sie mit mir zu Basso kommen, gleich jetzt. Basso, ich traf Ihren Freund James und dachte, Sie würden ihn vielleicht gern sehen. Guten Tag, James. Tag. Bitte setzen Sie sich, meine Herren. Wir haben Verschiedenes zu besprechen. Hör jetzt mal eine Weile auf zu husten, Victor. Das verfängt bei mir nicht. Ich will Ihnen kurz die Sachlage schildern. Bitte hören Sie mir genau zu. Vor 8 Jahren tötete ein Mann einen anhanglosen Trödler und Wucherer namens Ulrich und warf die Leiche in den Kanal Saint-Martin. 2 junge Strolche beobachteten die Szene und erpressten den Täter in regelmäßigen Abständen mit größeren und kleineren Summen, bis der Mörder verschwand. 7 Jahre später führte der Zufall einen der Strolche wieder mit ihm zusammen, aber es blieb ihm nicht Zeit, die Begegnung auszunutzen, denn ein Verbrechen, das er beging, führte zu seiner Verhaftung und Verurteilung. Vor seiner Hinrichtung hatte er aber seinem früheren Kumpan einen Wink gegeben. Und der setzte sich daraufhin in Bewegung zur Groschenschenke. Hier ist er, Viktor. Halt den Mund, bis du gefragt wirst. An dem Tag, an dem Stein den Tod fand, war auch Ulrichs Mörder in der Groschenschenke. Entweder waren sie das, Basso, oder sie, James, oder Stein. Viktor weiß es, aber er verlangt 25.000 Francs für sein Geheimnis. Solche Prämien haben wir nicht in unserem Etat. Wir könnten Viktor höchstens wegen dieser Erpressung unter Anklage stellen. Stein ist tot. Wenn er Ulrich ermordet hat, muss der Fall ad acta gelegt werden. Wenn nicht, bleiben Sie, Basso, bleiben Sie, James. Vielleicht besprechen Sie mal den Fall. Ich komme gleich wieder. Jawohl, Herr Untersuchungsrichter, in etwa 10 Minuten. Ich fahre heute Nacht noch. Wer? In 10 Minuten? Ich weiß es noch nicht. Doch, ich versichere es Ihnen. Sie wissen, dass ich mit solchen Dingen nicht spaße. Danke. Dankeschön. Jean. Hab schon gehört, hier sind die Zugverbindungen. Soll ich Ihrer Frau noch mal telegrafieren? Ja, bitte. Die Ankunftszeit morgen früh. Adresse haben Sie. Bitte dorthin auch die Post. Ich bleibe etwa 8 Tage. Das ist doch wieder kein Urlaub, so kurz. Und lass noch Brote raufkommen für die Reise von drüben. Ja, die haben jetzt einen... Prima Landschinken, ich weiß. Nimm den. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Bitte. Aber Ihre Abwesenheit war zwecklos. Victor Gaillard muss auf seine 25.000 Francs verzichten. Ich habe Ulrich getötet. Hier, führen Sie den Mann hier ab. Ich protestiere. Hören Sie ihn ein, bis Sie weiteres hören. Ich habe Sie zu Ulrichs Laden geführt und dafür verlange ich 5.000. Sie, James. Ich schwöre Ihnen, Kommissar, ich wollte dem Kerl die 25.000 geben. Was hätte das ausgemacht? Dem Kerl wäre der Mund gestopft gewesen. Und James gerettet. Aber James wollte nicht. Sie wussten davon, Basso. Schon lange. Er hat mir ja immer das Geld gegeben, das Lenoir und Victor mir abjagten. Natürlich musste ich ihm alles sagen. Schade, dass es hier kein Pernod gibt. Aber daran muss man sich wohl gewöhnen. Na, um es kurz zu machen... Ich war verheiratet, lebte sehr bescheiden. Da traf ich Lucille. Nun, der übliche Kitschroman, Sie wissen. Mein Leben für einen Kuss, jetzt kommt das Wunder. 10 Jahre für eine Nacht, Flucht aus der bürgerlichen Enge. Nur kostet die Flucht Geld. Das ist alles so ekelhaft banal. Natürlich konnte ich mit Lucille nicht von Geld sprechen, das hätte den Zauber zerstört. Ich konnte ihr auch nicht sagen, dass ich nicht mal das miese Zimmer in Passy bezahlen konnte. Da gab mir ihr Mann... ganz zufällig den Tipp, der zu Ulrich führte. Waren Ihre Schulden hoch? Kaum 7.000, aber das war für meine Einkommensklasse viel. Eines Abends, an dem meine Frau in Vendôme bei ihrer Schwester war, suchte Ulrich mich auf, verlangte Zahlung, drohte, er werde sich an meinen Chef wenden. Also ich sah eine Katastrophe voraus. Mir lief die Galle über. Zuerst wollte ich ihn nur einschüchtern, indem ich ihm einen Schlag ins Gesicht versetzte. Aber als ihm die Nase blutete und er zu schreien begann, habe ich ihm die Kehle zugedrückt, in aller Ruhe. Es ist nicht wahr, dass man in solchen Augenblicken den Kopf verliert. Im Gegenteil. Ich war so klar wie nie zuvor. Ich ging und holte den Wagen. Das Weitere wissen Sie. Mit Lucille ging es noch einen Monat. Meine Frau begann mich auszuschimpfen, weil ich anfing zu trinken und die beiden Kerle wollten ihr Schweigegeld haben. Ich habe Basso alles erzählt. Man sagt, es tue gut, sein Herz zu erleichtern. Das ist Unsinn. Familienblattweisheit. Was gut täte, wäre, nochmal ein Säugling in der Wiege zu sein. Sein Leben nochmal anzufangen. Aber es wäre natürlich eine Riesendummheit, eines schönen Tages der Polizei zu rennen und zu erzählen, man habe jemanden umgebracht. Da sucht man sich lieber ein stilles Eckchen. Taverne Royale. Will man das Leben fortsetzen, muss man es sich erträglich machen. Das ist doch alles zu dumm. Und da die Dummheit der Männer keine Grenzen kennt, verfiel ja eines Tages auch Basso. Lucille, keine andere durfte es sein. Und so geschah das Unabänderliche. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich die Schuld auf mich genommen und hätte mich so Basso gegenüber ehrlich gemacht. Aber ich war ja, als der Schuss fiel, gerade mit Ihnen zusammen, Maigret. Und dann beging er die Dummheit, sich aus dem Staub zu machen. Und ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte. Wäre es nicht das Klügste gewesen, er hätte gleich die Wahrheit gesagt. Na, was mich betrifft, so bin ich den Dreck nun los, ganz und gar. Diese Existenz, das Büro, die Taverne, alles. Ich werde meine Ruhe haben. Man wird mir wohl 20 Jahre geben. Steine klopfen, Matten flechten, Tüten kleben. Schweig doch! Warum? James. Das Schlimme ist nur, dass alles so lange dauerte. Die Vernehmung, der Prozess, das heulende Elend um einen. Da könnte man dem allen entgehen. Der Herr Untersuchungsrichter. Ich gestehe alles, was man will und verlange nur, dass man mir baldigst das stille Eckchen zuweist. Der Kellner einer Taverne wird Augen machen, Maigret. War schön, dort mit Ihnen zu sitzen und zu wissen, dass Sie eines Tages... Da gehen Sie wieder hin, Kommissar. Hier! Bist du doch endlich gekommen. Mittwoch, wie besprochen. Nur ein paar Wochen später. Was hast du eigentlich gemacht? Du, ich hab was vergessen. Was? Den Eisschrank offen zu lassen.